Herzlich willkommen zu der Kurzwurf von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die gilt's zu erraten mit 10 interessanten Hinweisen. Mitraten natürlich erwünscht. Schafft ihr es vor uns? Nun viel Spaß mit der Kurzwurm von Ach. Und nun von und mit Jürgen. Also das Stück würde ich mir auch privat anhören. Ja, die Frage ist zu. Viel eher, schafft ihr es auch vor Philipp? Schauen wir mal. Ich habe eine Mail von Tobias bekommen und er hat auch schon mal nachgefragt, ob denn seine Mail angekommen ist, beziehungsweise ob denn die spannende Person irgendwie irgendwann mal drankommt. Und ich hatte keine Antwort, aber jetzt kann ich antworten, Tobias, sie kommt dran. Und zwar genau heute. Verrückt, oder? Erstens. Im Hier und Jetzt. Man sagt mir nach, ein ausgezeichneter Jäger gewesen zu sein. Ach so, ich habe gedacht, man sage mir nach, ich habe magische Kräfte. Und vielen Dank dafür. Fernet Branka. Das Hinweis Nummer eins nicht mit, ich bin geboren, hier und da anfängt. Oh ja. Das ist erfrischend. Ja. Es ist Peter Branka. das würdige ich nicht mit einem Nein. Zweitens. Ich richtete einmal eine Räuberbande hin, ohne dazu berechtigt zu sein. Als man mich deswegen vor Gericht stellte, brachte ich eine Armee mit, um die Richter von der Rechtmäßigkeit meiner Tat zu überzeugen. Ist es Robin Hood? Das ist doch schon, das ist eine sehr drastische Maßnahme. Also alles, auch die Tat. Nein, es ist nicht Robin Hood. Ich fände es gut, wenn er dann trotzdem verurteilt werden würde und alle, schade, aber wir wollen alle noch aussagen. Drittens, ich beförderte den Bruder meiner zweiten Frau und ließ ihn kurz darauf ermorden. Ich habe jetzt tatsächlich, habe ich gedacht, da fehlt doch ins Jenseits. Aber es kommt I see what you did here. Also, befördern im Sinne von voranbringen, im Militär oder beruflich oder im Sinne von A nach B bringen? Ach so, nein, ich glaube schon hier so hierarchisch hoch. Du meinst, er war Taxifahrer? Naja. Nein, ich beförderte den Bruder meiner zweiten Frau und ließ ihn kurz darauf ermorden. Also ich würde schon sagen, es ist in der Hierarchie nach oben, nach oben gespült und dann wieder zurück. Aber da merkt man jetzt den Programmierer an dir, der irgendwie auch mal ein Problem anders angehen kann, weil in 100 Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass das was anderes als eine hierarchische Beförderung hätte sein können. Viertens. Nützt mir trotzdem nichts. Da mir meine zweite Frau den Tod ihres Bruders wohl nicht verzieh, war die Beziehung eher schwierig und ich ließ sie ganze 8 Jahre nach ihrem Bruder hinrichten. What the fuck? Ja, stimmt, voll schlimm. 8 Jahre später irgendwie so viel Verzögerung. Der arbeitet mit der Post. Nein. Stalin. Nein. Nein. Ich finde, hinrichten ist auch ein sehr viel festlicherer Akt als einfach töten. Oder? Wie seht ihr das? Danke. Ja, doch. Also festlich, wir nehmen das ja in der Weihnachtszeit auf und ich habe jetzt dann irgendwie so mit Girlanden und Schmuck und dergleichen gedacht und das passt irgendwie so oder so nicht in mein Hirn. Kannst auch jemanden mit Girlanden hinrichten, ich bin überzeugt. Fünftens, mal was Positives zwischenrein. Fünftens, einst rettete ich die Olympischen Spiele durch einen großzügigen Kredit. Das klingt jetzt aber wirklich wie so, ach Mensch, wie hieß er denn, den man dann am Schluss nur wegen Steuerhinterziehung eigentlich dran gekriegt hat? Al Capone? Nein, das ist ein schöner Gedanke. Das ist, Rockefeller. Nein, aber schöne Ideen. Schöne Ideen. Sechstens. Ich rettete mein Volk einmal vor einer Hungersnot, indem ich große Mengen an Getreide ankaufte und verteilen ließ. Es ist also nicht alles nur schlecht hier, ne, bei dem. Wir haben überhaupt keine zeitliche Einordnung, richtig? Doch, hier stehen überall Jahreszahlen in Klammern, aber ich weigere mich, die vorzulesen. Weil jetzt könnte es auch sowas sein, so wie König Herodes oder so. Ja, das ist König Herodes. Ernsthaft? Ja. Ach, Mann, ey. Es langweilt, ey. Oh, komm! Das ist nicht dein Ernst! Doch, doch, Herodes der Große. Und weißt du, was das Beste an der Geschichte ist? Ich hab sehr mit mir gerungen, ob ich das heute machen soll. Der Tobias hat mich neulich gefragt nach unserem Meet and Greet oder während unseres Meet and Greets, wann denn seine vorbereiteten Hinweise drankommen. Und dann war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob wir den nicht schon hatten. Mhm. Und dann habe ich Dominik gefragt und habe ich mir gedacht, ach komm Dominik, ich frage dich jetzt einfach, du vergisst es eh wieder. Und dann habe ich Dominik gefragt, hatten wir Herodes schon? Und dann wow. Dominik, nee, ich glaube nicht. Sehr gut, es hat funktioniert. Ach, wisst ihr was? Macht so viel Spaß hier. Oh Mann. Da kriege ich so viel Geld, dass ich das alles mit dir. Ich gehe kaputt. Siebtens, ich sorge dir für die Hinrichtung zweier meiner Söhne. 12 vor Christus. What? Jetzt kann ich es ja vorstellen. Alter, was für ein Arschloch. Das macht man nicht sowas. Achtens. Aber alles andere davor ist in Ordnung. Naja, also Söhne. Das ist ja schon nochmal was irgendwie so, ja, eine Grenze ist. Ja, aber gut, also du bin nur ich. Vielleicht denken andere Menschen anders darüber. Du weißt nicht, wie viele Töchter im Laufe der Geschichte umgebracht wurden und es war halbwegs sozial akzeptiert. Achtens. Ich ließ den ersten Überseehafen bauen, der ohne eine natürliche Bucht auskam. Einweihung 9 vor Christus. Neuntens. Man sagt mir nach, ich sei der einzige Mann gewesen, der den Reizen von Königin Kleopatra von Ägypten nicht erlegen ist. Und zehntens, mir wird vorgeworfen, um das Jahr 0 alle männlichen Säuglinge in Bethlehem töten lassen zu haben. Dies konnte aber nie bewiesen werden. Tja. So. Aber das ist in Ordnung dann auch wieder. Aber nicht also, die eigenen Leute. Die Söhne. Einer wäre vielleicht noch okay gewesen, aber zwei ist schon ein bisschen zu hart. Das geht gar nicht. Danke, Tobias. Danke. So, also Philipp, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich nie wieder was mit dir zu tun haben möchte. No. Aber nimm es nicht persönlich. Das Traurige ist, wenn ich das Glück, das ich hier irgendwie die ganze Zeit habe, irgendwie nutzen könnte, würde ich halt einfach sofort Lotto spielen. Ja, du weißt ja nicht, ob du es nutzen könntest. Ja, aber Lotto spielen ist mir zu teuer. Ja. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wundervollen Tag, egal wie lang er sein möge. Guter Punkt. Hat so 20 Minuten, 20 Sekunden vor 12 jemand hört. Ach, super Scheiße. Frag mich, ob schon mal jemand gestorben ist, kurz nachdem er unseren Podcast gehört hat. Naja, es sind Leute schon geboren und haben kurz danach unseren Podcast gehört. Oh, das war echt schön. Oh ja. Oh ja. Genau, schöne vielleicht Grüße machen, an der Stelle. Vielleicht machen wir den Podcast ja mal so lange, bis wir in so einem Alter sind und die letzte Folge dann aufhören mit er starb im Schloss von Ich habe jetzt eher gedacht, Gute Nacht, Josch! Auch gut. Gute Nacht, Josch. Na, ciao.